Sag, mir ist, als Offenbarung, eingegeben worden, dass eine kleinere Schar Djinn zuhörte. Sie sagten, wir haben einen wunderbaren Koran gehört.